Er drängte sich durch, aber der angetrunkene Proviantmeister wollte ihn nicht so leicht entkommen lassen. Er ergriff ein Glas vom Tisch, holte aus und schleuderte es gegen Pjotr Petrowitsch. Doch das Glas verfehlte sein Ziel und traf Amalia Iwanowna. Sie kreischte auf. Der Proviantmeister aber verlor durch die Wucht des Wurfes das Gleichgewicht, fiel schwerfällig auf den Boden und blieb dort liegen, wo er lag, halb unter dem Tisch. Pjotr Petrowitsch ging in sein Zimmer und nach einer halben Stunde hatte er das Haus verlassen. Sonja wusste es zwar schon längst, schüchtern von Natur wie sie war, dass man sie leichter als jeden anderen zugrunde richten konnte und dass jeder sie fast straflos beleidigen durfte. Trotzdem aber hatte sie bis zu diesem Augenblick geglaubt, dass man einem Unglück irgendwie durch Vorsicht, Sanftmut, Demut allen und jedem gegenüber entgehen könne. Ihre Enttäuschung war daher umso größer. Sie konnte gewiss mit Geduld und ohne zu murren alles ertragen, auch dies. Aber im ersten Augenblick ging es doch über ihre Kräfte. Trotz ihres Triumphes und ihrer Rechtfertigung begann, als der erste Schreck und die erste Erstarrung vorüber waren, als sie alles deutlich und klar verstanden hatte, das Gefühl der Hilflosigkeit und Kränkung ihr qualvoll das Herz zusammenzuschnüren. Sie bekam einen nervösen Weinkrampf. Schließlich hielt sie es nicht länger aus, stürzte aus dem Zimmer und lief nach Hause. Das geschah fast unmittelbar nach Luschins Weggang. Amalia Iwanowna aber, die vom Glas getroffen worden war, hatte nun bei dem lauten Lachen der Anwesenden auch genug von allem und war nicht gewillt, für andere zu büßen. Mit Gekreisch stürzte sie wie eine Wahnsinnige auf Katharina Iwanowna und gab ihr die Schuld an allem. Schreiend rief sie immer wieder: »Hinaus aus der Wohnung! Sofort! Marsch!« Und zugleich mit diesen Worten begann sie, alles, was ihr von den Sachen Katharina Iwanownas unter die Hände kam, auf den Fußboden zu einem Haufen zusammenzuwerfen. Doch Katharina Iwanowna, die ohnehin fast halbtot und einer Ohnmacht nahe auf dem Bett lag, auf das sie in völliger Erschöpfung hingesunken war, sprang schwer atmend und bleich auf und stürzte sich auf Amalia Iwanowna. Der Kampf aber war zu ungleich. Amalia Iwanowna stieß sie mit Leichtigkeit von sich. »Wie? Nicht genug, dass man mich gottlos verleumdet hat? Auch diese Kreatur vergeht sich noch an mir. Wie? Am Tage der Beerdigung meines Mannes wirft man mich nach einem Gastmahl auf die Straße hinaus, mit den Waisen. Ja, wohin soll ich denn?« klagte die arme Frau unter Schluchzen und beinahe erstickend. »O Gott, o Gott!« rief sie plötzlich mit blitzenden Augen. »Gibt es denn keine Gerechtigkeit? Wen sollst du Gott denn schützen, wenn nicht uns verlassene Waisen? Aber wir wollen mal sehen. Es gibt doch noch Recht und Wahrheit in der Welt. Es gibt sie noch. Und ich werde sie finden. Warte, du gottlose Kreatur. Politschka, bleibe bei den Kindern. Ich komme bald zurück. Wartet auf mich, meinetwegen auf der Straße. Wir wollen sehen, ob es in der Welt noch eine Gerechtigkeit gibt.«